Einheit 6. Stadt, Land, Fluss. Unsere Wohnung, unsere Umwelt. Hören. Teil 1. Du hörst 3 Nachrichten am Telefon. Jede Nachricht hörst du 2-mal. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung.